April 2011 brachte 20th Century Fox Rio, das CGI-Animationsabenteuer von Fox Animation und Blue Sky Studio, in die Kinos. Der Film war ein Geisteskind von Carlos Saldanha, Co-Regisseur der internationalen Blockbuster Ice Age, Ice Age The Meltdown und Ice Age Dawn of the Dinosaurs. Seit langem hatte sich Saldanha gewünscht, einen Liebesbrief an seine Heimatstadt Rio zu schreiben. Und so kam es, dass er eine Geschichte ersann, in dessen Zentrum ein nerdiger, häuslicher Vogel stand, der in der wundersamen Stadt das Abenteuer seines Lebens besteht. Um seine Vision dieser magischen Welt mit all ihren vielschichtigen, schillernden Charakteren entsprechend umzusetzen, versammelte Saldanha eine All-Star-Besetzung, die den verschiedenen Tieren ihre Stimmen liehen. Angeführt wurde die Besetzungsliste von der Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway und dem Oscar-nominierten Jesse Eisenberg. Des Weiteren waren der Oscar- und Grammy-Gewinner Jamie Foxx, der renommierte Musiker Will.i.am, der Schauspieler und Musiker Jermaine Clement, die Komikerin Leslie Mann, der brasilianische Schauspieler Rodrigo Santoro, der Komiker George Lopez sowie Spaßvogel Tracy Morgan zu hören. Die Filmemacher fingen die Action und das Publikum mit einer Kombination aus brasilianischen Rhythmen und zeitgenössischer Popmusik ein. Auf dem Soundtrack sind herausragende Sänger und Musiker zu hören. Die musikalische Leitung hatten der Komponist John Powell und die brasilianische Musiklegende Sergio Mendes, der bei Rio als ausführender Musikproduzent firmierte. Genauso ist es auch wieder bei Rio 2 Dschungelfieber. Aber zuvor, Rio avancierte zum weltweiten Hit, spielte über 486 Millionen Dollar ein und war zudem auf DVD bzw. Blu-ray ein Verkaufsschlager. Jetzt kehrt Saldanha nach Brasilien zurück und vereint seine beliebten Figuren in Rio 2 Dschungelfieber. Zum zweiten Mal auf der Leinwand. Im neuen Film ist das Leben für Blue, Jewel und ihre drei Kinder ein wahrer Dschungel, denn diesmal finden sich die Städte aus Rio im Herzen des Amazonas wieder. Blue versucht, sich der neuen Umgebung anzupassen, kreuzt den Schnabel mit dem rachsüchtigen, bösartigen Nigel und trifft auf seinen bislang furchteinflößendsten Gegner. Seinen Schwiegervater. Zu unseren beliebten Rio-Figuren gesellen sich diesmal der Oscar-nominierte Andy Garcia, der Grammy-Sieger Bruno Mars, die Tony-Gewinnerin Christine Chenoweth sowie die Oscar-, Emmy-, Tony- und Grammy-Preisträgerin Rita Moreno. Darüber hinaus sind in Rio 2 neue brasilianische Künstler, nämlich Janelle Monae und Wonderland Arts Society zu hören. Mit an Bord sind auch wieder die Produzenten Bruce Anderson und John C. Duncan. Nach dem Erfolg von Rio wurde der Ruf nach einer Fortsetzung ziemlich schnell laut. Nachdem das neue Familienleben von Blue und Jewel nebst ihren drei Neuankömmlingen schon im Finale des Films angedeutet worden war, schlug Saldanha als Idee für den Sequel Folgendes vor. Was wäre, wenn Blue und seine Familie nicht die letzten Spix-Aras wären? Wie würde es dann um die Familiendynamik stehen? Saldanha beschloss, seine neue Geschichte in der unendlichen Weite der brasilianischen Wildnis anzusiedeln. Ich, so sagte er, wollte ein ganz anderes Setting als das, das wir in Rio erforscht haben, erklärte er. Ich hatte das Gefühl, dass wir aus der Stadt raus mussten. Nun, genauso ist es nun in Rio 2 passiert. Schauplatz ist der Amazonas nicht nur optisch, sondern auch musikalisch. Wir wollten hier andere musikalische Aromen, aufregende Töne und Beats, die den Soundtrack von Rio 2 noch größer und spannender erscheinen lassen als den seines Vorgängers. So führte Carlos Saldanha aus. Nachdem Saldanha die Story zu Papier gebracht hatte, merke, er hat ja die Geschichte auch geschrieben, machte sich Don Reimer, der schon bei Rio mit von der Partie gewesen war, daran, Saldanhas Ideen als Drehbuch auszuarbeiten. Es war eine überaus fruchtbare Kooperation, die traurigerweise endete, als Reimer Ende 2012 verstarb. Saldanha sagt, Don war unser Mann. Er hat den Geist des Originals in den zweiten Teil mit einfließen lassen und hatte zudem wirklich aufregende Ideen für Rio 2. Sein Tod hat eine riesige Lücke hinterlassen, aber wir schätzen uns glücklich, dass sich so außergewöhnliche Autoren wie Carlos Kotkin, Jenny Bix und Johnny Brenner fanden, die uns halfen, sein Skript fertigzustellen. Don war aber eine überaus spezielle Person, der eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Projekts zukam. Um die Wunder des Amazonasgebiets zum Leben zu erwecken, griffen die Filmemacher auf die über die letzten 10 Jahre weiterentwickelte und stetig verbesserte CGI-Studio-Rendering-Software der Blue Sky Studios zurück. Produzent Bruce Anderson erklärt dazu, um diese Vielfalt von Pflanzen zu schaffen, sind nicht nur viele Computer notwendig, wir mussten auch technologisch innovative Wege beschreiten. Natürlich haben wir immer bessere und schnellere Rechner gebaut, aber das hilft nur bis zu einem gewissen Punkt. Um den nächsten großen Schritt tun zu können, mussten wir die Rendering-Software bedeutend verbessern. Rio 2 Dschungelfieber ist ein wunderbarer Film, ein wunderbares Stück Familienunterhaltung. Ich persönlich hatte eine Menge Spaß, mir den Film anzuschauen und ich glaube, den werden vor allen Dingen auch ihre Kinder haben, wenn sie ins Kino gehen. Der Film startet an diesem Donnerstag in den deutschen Kinos und Sie sollten ihn keinesfalls verpassen. Meine Empfehlung dafür haben Sie.